Hallo Dotti, hier ist der Christian und da im Hintergrund läuft ein neues Intro und ich wollte mich gerne melden und muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Es ist wirklich sehr schön geworden, klasse geworden. Der Klaus hat es zusammengebastelt für dich und hat ein gutes Ohr für sowas. Ein bisschen Morricone würde ich fast sagen. Ne? Morricone so mit Banjo, Western, Sound, dann... Die Kühe, die wiederum nicht im Westen, sondern im Allgäu stehen, wo ja dein Podcast auch herkommt. Ich hatte sowas schon vermutet. Der Podcast. In der letzten Folge hattest du ohne Ankündigung einfach kein Intro verwendet. Und normalerweise würdest du erklären, warum. Du warst aber still und hast geschwiegen. Und ich dachte mir, da kommt auf jeden Fall noch was, weil du würdest normalerweise... sowas nicht unkommentiert lassen. Das war so schön geplant, eine gute Idee, so ein bisschen einen Abstand zwischen dem alten Intro und dem neuen Intro zu bringen und dann uns damit zu überraschen. Die Hörmupfel. Schön auch am Schluss, eine Kurzversion, also nicht nochmal das Intro wiederholen, sondern eben kurzes. Was auch meiner Meinung nach fehlt, das steht ja in den Kommentaren auch schon, vielleicht noch einen anderen Trenner, nicht mehr dieses Bling, Blang, Plong, sondern da auch noch irgendwas ganz Kurzes basteln, was einfach dazu passt. Das würde die Sache noch abrunden. Ich kenne ja das alte Intro sehr gut, wie du weißt, habe ich es sehr oft auf dem Kopfhörer gehabt, weil es ja auch das Intro vom Allgäuer Geocaching Podcast war oder immer noch ist. Da bin ich gespannt, lass mich überraschen, ob das alte Intro dort vielleicht noch weiterleben darf. Wir werden sehen. Viel Erfolg mit deinem Podcast und deinem neuen Intro und auch Gruß natürlich an den Klaus. Gratulation für diese schöne Arbeit. Ciao, der Oboman. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin.